Nach dem Orkan vergaßen sie zu navigieren und sie verloren jedes Ziel und jeden Kurs. Wohin der Weg sie führen wird, haben beide nicht gewusst, als sie sich trafen an einem Freitag im August. Sie hatten tagelang versucht, sich zu verirren und wurden die Gespenster nicht los. Sie hängten Fahnen aus dem Fenster, wollten kapitulieren bis zu diesem Freitag im August. Sie wartet, dass der Tag endlich vorbei ist und er auf den letzten Bus. Und da sitzen sie zu zweit an diesem Freitag im August. Er hat so ein Gefühl, dass er sie schon von irgendwoher kennt. Und Ort und Zeit verbinden sich genau im richtigen Moment. An diesem Freitag im August. Sie träumt ihm einen Ozean, er baut ihr Schiffe aus Papier. An einem Freitag im August, es hört was auf, es fängt was an. Ein Jetzt trifft auf ein Hier, an einem Freitag im August.